wird verdammt dunkel mit all dem Bösen um uns herum. Achte darauf, dass die Lampe gefüllt ist. Sie wird dir den Weg leuchten. Ah, danke.